Als gangbarer Weg hat sich der Ökotourismus erwiesen, Reisen in Schutzgebiete zur Erkundung der Tierwelt. Durch ihn kann ausländischer Reichtum dazu genutzt werden, Wälder mit wichtiger Funktion für die Ökosysteme zu erhalten, und gleichzeitig ist er für die lokalen Bewohner von wirtschaftlichem Nutzen. Dabei stellt sich nur das Problem, dass die Wälder, die den Westen am meisten faszinieren und in der Naturschutzpolitik die größte Aufmerksamkeit erhalten, nicht zwangsläufig diejenigen sind, die den drängenden Bedürfnissen vor Ort am besten dienen. Beispielsweise handelt es sich häufig um die grüne Heimat symbolträchtiger Stars des Naturschutzes, darunter die Berggorillas im Bivindi Impenetrable National Park in Uganda, die Orang-Utans des Kabili-Waldschutzgebietes im Norden Borneos, die Jaguare im Pantanal-Schutzgebiet in Brasilien oder die Kasuare und Baumkängurus in den Red Tropics in Queensland. Diese können von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere weil die genannten Tiere in tropischen Ökosystemen häufig Schlüsselarten darstellen. Es bedeutet aber auch, dass die Regierungen eine geringere Bereitschaft zeigen, den Schutz von Wäldern zu finanzieren, die nicht zu den Publikumslieblingen zählen. Dazu gehören tropische Trockenwälder, Bergregenwälder, die Mangrovenwälder an den Küsten und die Wälder der Torfmoore, die oft mehr einzigartige systematische Gruppen beherbergen, oftmals weitaus stärker gefährdet sind und sowohl zur Stabilität der Landschaften als auch zur Abmilderung von Naturkatastrophen entscheidend beitragen. Da viele dieser Wälder in klimatischen Grenzgebieten liegen, beispielsweise an Bergabhängen oder im Übergangsbereich von Regionen mit jahreszeitenabhängigen und unabhängigen Niederschlägen, sind sie auch mit am stärksten durch den zunehmenden Landverbrauch der Menschen und den Klimawandel gefährdet. Natürlich sind die tropischen Staaten und ihre Regierungen nicht vollkommen unschuldig an den Herausforderungen, vor denen sie im Naturschutz stehen. Politische Korruption, kriminelle Netzwerke, ein zunehmender Trend zum Nationalismus sowie die bewusste Missachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse können für den Erhalt der tropischen Wälder zu echten Problemen werden. Die Welt braucht auch kein Wiederaufflammen von Ideologien, die in herablassender Weise angeblich unfähige lokale Bevölkerungsgruppen retten wollen, was während der letzten 500 Jahre zur Rechtfertigung für zahlreiche Unternehmungen und Gräueltaten von Kolonialherren und Imperialisten gedient hatte. In Wirklichkeit sind lokale Stimmen, wie die Association of Small Island States, des Caribbean Community Climate Change Center, die Bauern der Cooperative Unions of Fair Trade, die Coordination of the Indigenous Organizations im brasilianischen Amazonasgebiet und die zuvor erwähnten Organisationen der Rainforest Aboriginals in Australien, selbst sehr gut in der Lage, die existenziellen Bedrohungen zu formulieren, vor denen Sie und wir alle angesichts des Klimawandels, der Erschließungspläne von Regierungen und der Unternehmensinteressen stehen. Gleichzeitig setzen sie sich auch für praktikable Lösungen ein. Von oben nach unten formulierte internationale oder auch nationale Erklärungen und Forderungen sind dagegen häufig blind für die gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und ökologische Vergangenheit, die zu einer Beschränkung der Macht solcher Gruppen und ihrer Stimmen führen kann. Gleichzeitig verschleiern sie die Rolle der europäischen und amerikanischen Staaten, die über Nachfrage- und Kaufentscheidungen der Verbraucher sowie über ihre reichen, ausbeuterischen Unternehmen das Ungleichgewicht in der tropischen Welt aufrechterhalten.